SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Es ist Freitag oben, es ist kurz nach der 7. Allerhöchste Zeit für eine grosse Portion elektronische Clubmusik und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus, ich bin der Mental X, ich bin zuständig an der Wochenende für das elektronisch-urbane, wo dann meistens sehr viel Rums läuft. Und aber die mit der heutigen 3-stündige Reise mit Tech D Pixels, das ist ein fantastischer Greenwich Remix. Schön reise ich mit, viel Spaß. We'll be right back. perfekter Track für einen kühlen Herbst oben. Das ist der Michael A. Ich glaube, er kommt sogar aus Weißrussland. Naja, gut, die ganzen Nordländer, die wissen natürlich irgendwie, wie man Wärme erzeugt musikalisch. Und das ist ein Look Closer, der vor 2-3 Monaten auf einem finnischen Label rausgegangen macht das vom Sid Inc. Hintergrundinfos zu der heutigen Episode Mentlix Electronic und Playlist findest du auf srf.ch/mentlix. Senua hat er produziert. Der Original, der richtet sich eher so ein bisschen, naja, sehr, sehr schubiger, aber auch sehr klassischer Progressive House. Der Remix, den du hier hörst, der wurde ein bisschen deeper. Produziert hat der Thomas Tejada und ein Stück heisst Nepente. Hey, hast du erst gerade jetzt eingeschaltet? Herzlich willkommen. Schön, reisest mit mir ins Wochenende. Du hörst SRF Virus und ich bin natürlich gewohnt. Der Mental X. Hintergrundinfos zur heutigen Show. Der Podcast und Playlist und alles, was du brauchen kannst, findest du auf srf.ch/mentalx. Den Podcast findest du natürlich auch zum Downloaden auf iTunes oder zum Streamen auf der Virus-App. and human thoughtfulness. Thank you. We'll be right back.

gewissen Steiben-Trip heute zu oben, oder? Das ist SRF 4, was ich bei der Mental X und garantiert noch bis Ende Dezember bin ich am Wochenende die Host von Alles Elektronisch. Noch höre ich ja auf, aber wir haben ja noch insgesamt 7 oder 8 Wochen miteinander. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentalx. Den Podcast kriegst du auf iTunes oder eben auch direkt auf der Homepage zum Download, wenn du es wissen willst. You're listening to Virus Radio with Mental X. Kansai und der Track ist gerade mal knapp ein Jahr alt, aber ist mir damals irgendwie schon klar gewesen, der hat das Zeug für einen richtigen Klassiker. Kein Wunder, ist auf einem wirklich sehr, sehr guten Tech-House-Label rausgekommen, nämlich Nick von Julie's im Saved Music. Hintergrundinfos zu der Show heute bekommst du auf srf.ch/mentlix. Nach der Show bekommst du eine Playlist und einen Podcast zum gratis Downloaden. We'll be right back. immer wieder schön und der perfekte Close. Andrim ist das aus Argentinien mit Harmony of the Seas. Mit dieser Nummer sage ich Tschüss und Ciao. Hintergrundinfos und natürlich die heutige Show als Podcast zum gratis Downloaden findest du auf srf.ch/mentlix. Auf iTunes bekommst du den Podcast natürlich auch for free. So, auch am nächsten Freitag bin ich nicht live hier im Studio. Ich bin nämlich immer noch in Hongkong, so wie genau wie jetzt. Aber alles kannst du natürlich gleich hineinhören. Wir machen irgendwie, glaube ich, ich spiele ein Sommer-Special, wenn es mir auch recht ist. Richtig live, wieder heute in 2 Wochen. Und egal, wie wir uns hören, kommt gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.